Das große Angebot des Auferstandenen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Welch Zusage des Wortes Gottes, mitten hinein in die Wirklichkeit unserer Zeit. Welch Angebot des auferstandenen Herrn. Ob aber nicht in manchen Herzen dabei die Frage auftaucht, tobt die Hölle heute nicht mehr denn je? Erleben wir nicht, dass Verbrechen, Aufruhr, Gewalttaten immer mehr zunehmen? Erleben wir nicht, dass Menschen auf schreckliche Art und Weise sterben müssen, dass furchtbare Kriege einer ganzen Welt droht, bei denen da Millionen, ja Milliarden dahingemäht werden? Wie steht es da mit dem Sieg Jesu Christi? Wir wissen es aus dem praktischen Leben. Ein Angebot nützt mir nichts, wenn ich es nicht in Anspruch nehme. Wenn ich in größter Geldnot bin und erfahre, dass auf meinem Konto Geld eingegangen ist, wird meine Not erst gewendet, wenn ich zur Bank gehe und das Geld abhebe. Auch das Angebot, dass im Rundfunk oder Fernsehen eine Sendung kommt, die mich interessieren würde, nützt mir nichts, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, die Sendung anzuhören oder anzusehen. Bei dem Angebot, das Jesus Christus uns macht, nützt es uns nichts, dass er durch seine Auferstehung alles zum Sieg hinausgeführt hat und uns damit für jede Situation, für jede Sünde und Not, für jeden Kampf gewissermaßen einen Schick reicht, wodurch unsere Lage völlig verändert werden könnte. Es nützt uns nichts, wenn wir sein Geschenk, nämlich seine Hilfe, nicht annehmen. Es liegt auf unserem Konto bei Jesus Christus an sich ein Reichtum, der nicht auszusagen ist. Sind wir also von unbewältigten Notlagen bedrängt, dann kann es nur daran liegen, dass wir das Angebot, das Jesus Christus uns in seinem Auferstehungssieg mit beiden Händen anbietet, nicht annehmen. Ahnen wir aber wohl, was Jesus als der Lebendige anzubieten hat, der heute zu uns tritt mit all den Gaben und Gnaden, die er uns auf seinem Leidensweg so bitter erworben hat? Jesus hat nur deshalb den Weg der Marter durchschritten, damit er dann als auferstandener Siegesfürst alles, was er uns auf diesem Weg erworben hat, austeilen könnte. Wir sind doch seine Geliebten, die er beschenken, die er glücklich machen will. Was er uns anbietet, ist nicht in Worten auszudrücken. Es übertrifft alle anderen Angebote, die wir uns nur mit unseren kühnsten Fantasien ausdenken könnten. An Reichtum, an Glückseligkeit, an Hilfe. Jesus hat, das sind keine leeren Worte, die Fülle der Freude anzubieten. Eine Freude, die so stark ist, dass sie alle Traurigkeit überwindet und auslöscht. Jesus hat Frieden anzubieten, der so stark ist, dass alle Ängste, die uns immer neu verschlingen wollen, davor zunichte werden. Jesu Siegesangebot ist so umfassend, dass es die stärkste Gebundenheit unseres Charakters, die größte Macht der Sünde, in die ein Mensch geboren oder durch seine Schuld gefallen sein mag, lösen und überwinden kann. Als der wahrhaft auferstandene, mächtige Herr kann Jesus Christus Bestimmtes in unserem Leben wandeln, das uns unmöglich schien. Früher hatte ich viel Angst vor Bombenangriffen und all dem Grauen des Krieges. Dann musste ich während des letzten Krieges 7 Jahre lang quer durch Deutschland Reisedienst tun. Über den überfüllten D-Zügen dröhnten damals die feindlichen Flugzeuge. Es galt, abends in den Großstädten zu sprechen, während immerzu Fliegerangriffe drohten. Doch ich wandte mich an unseren Herrn Jesus Christus und nahm im Glauben sein Angebot in Anspruch, nämlich: In mir habt ihr Frieden. Und er gab ihn mir, sodass ich während dieser Jahre getrost, voll Frieden durch Deutschland fahren und mitten in aller Bedrohung meinen Dienst tun konnte. Ja, als der Sieger hat Jesus Christus alle Anfechtungen, aber auch alle sündigen Bindungen unseres alten Wesens überwunden. Ich habe es vielfach in meinem Leben erfahren, wie sich das Angebot dieses Sieges verwirklichte, wie Befreiung geschah, wenn ich es im täglichen Glaubenskampf in Anspruch nahm. Oder ich denke an das andere Angebot des Auferstandenen, von dem unser Wort sagt: Der Tod hat seinen Stachel verloren. Viele werden nun behaupten, und dennoch müssen die Menschen oft so qualvoll sterben, hat der Tod wirklich seinen Stachel und seine Macht verloren? Da stand ich kürzlich am Sterbebett eines geliebten Menschen, der gläubig gewesen war. Ich staunte, wo war des Todes Macht? Seine Seele ruhte ganz in Jesus. Betend und wie träumend im großen Frieden schlummerte er hinüber in die ewige Heimat. Hier war er in Jesus und nun auch droben. Dieser Sterbende erlebte, Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Er erlebte es, weil er Jesu Sieg in Anspruch nahm.